Chance, ich blick dich an, durch die Datenautobahn. Kleine Maus, nur ich und du, im digitalen Rendezvous. La, la, la. Ich schau jetzt den Kopf.